Meine Hoden sind dick wie nie und mein Penis reicht mir bis zum Knie. Es wird Zeit, dass ein Boy vorbeikommt. Ich bin bereit, schick den Boy vorbei. Ich pack alles an und sitz am Tisch. Ich bin geduscht und ich rieche frisch. Mit dir und dabei guck ich dir einen Schritt und gegen vier nehme ich dich auch gern mit zu mir. Doch du hast mir klar gesagt, dass du mich eigentlich ja gar nicht magst. Doch ich ignoriere